Jesus Christ, wir danken dir. Du gingst vorbei, ein Blick der Liebe im Meer der leeren Augen. Denken wir daran, dass unser Leben ein Dienst an seiner Liebe ist. Denken wir daran, denken wir daran. In Christi Namen wollen wir Gedanken seiner Liebe schenken, Worte seiner Liebe künden, Taten seiner Liebe tun. Jesus Christ, wir danken dir, du gingst vorbei, ein Wort der Wahrheit im Meer der tausend Lügen. Denken wir daran, dass unser Leben ein Dienst an seiner Wahrheit ist. Denken wir daran, denken wir daran. In Christi Namen wollen wir Gedanken seiner Liebe leben, Taten seiner Liebe künden, Worte seiner Liebe künden. Jesus Christ, wir danken dir, du gingst vorbei, ein Friedensgruß im Meer der tausend Kriege. Denken wir daran, dass unser Leben ein Dienst an seinem Frieden ist. Denken wir daran, denken wir daran. In Christi Namen wollen wir Gedanken seiner Liebe schenken, Worte seiner Liebe.